Nicht wahr, dass du nicht tanzen kannst? Komm, wir gehen. Meine armen Hände. Meine armen, armen Schultern. Bitte tu das nicht. Tu mir nichts. Es ist 2 Uhr früh. Wo sind wir denn? Warum singen denn die Kellner nicht mehr? Trinkt nicht mehr. Das war früher. Hier singen die Kellner nicht. Warum nicht? Einen Augenblick. Schenken Sie mir einen Augenblick. Ihre Hand, Fräulein. Ich will Ihnen die Zukunft aus der Hand lesen. Komm. Ja, die Zukunft. Warte, sie will mir die Zukunft sagen. Zeig ihr auch deine Hand. Sie ist eine echte Zigeunerin. Braun, rot und so traurig. Sind Sie echt, liebe Frau? Nun? Ich kann nichts lesen in deiner Hand. Hast du dir wehgetan? Er war es. Er hat seine Nägel hineingeschlagen. Es tut noch sehr weh. Jennifer. Nichts? Gar nichts? Ich könnte mich irren. Nicht möglich. Und seine Hand? Sie werden lange leben, junger Herr. Und Sie werden nie vergessen. Ich wagte es kaum zu hoffen. Aber Sie haben ja seine Hand nicht angesehen. Beruhige dich. Zigeunerin, genügt schon ein Blick in den Satz des Glases, aus dem man getrunken hat. In meinem schwimmt noch eine Zitronenschale. Das ist bezeichnend. Ja, und gute Nacht. Sie hat das Geld nicht genommen. Weißt du, ich wüsste gern, wo ich überall war mit dir. Für das Tagebuch? Für das Notizbuch? Ich glaube, es ist nichts für das Tagebuch. Die frische Luft wird dir gut tun. Gib acht. Es geht über 3 Stufen. 2 Uhr früh. Und wer sitzt hier noch auf den Stufen? Armer Mann. Gehen Sie nicht schlafen? Dank der Nachfrage. Denn was ein armer Mann wie Mac vermag... Sie sind Schauspieler. Eingegangen in die schmerzensreiche Stadt und in die immerwährende Qual. Verloren unter Verlorenen. Um eine kleine Gabe bitte ich für mich und meinesgleichen. Ein Säckchen mit Nüssen habe ich. 2 Dollar. Und einen Schal. Nehmen Sie's. In keinem Namen. Und vergelt's niemand. Wir sind zu viele hier, Fräulein, in der Bettlerstadt. Haben keine Farbe. Neiden den Weißen und Schwarzen die Haut. Endstation Bowery. Aber Sie gehören in die Hochbahn mit Ihrem Kavalier, ehe sie abgerissen wird. Hier stinkt alles zu sehr zum Himmel. Die Station ist links um die Ecke. Ich wünsche wohl zu ruhen. Danke. Mein Kavalier. Ich bin zu müde, um heimzufahren. Gehen wir. Spätestens um 10 muss ich morgen... Oh, verzeih. Wir gehen jetzt ins erste Hotel, das wir finden. Ist es dir recht? Sag mir noch einmal etwas über meine Augen. Ich glaube, es hat keinen Sinn, noch lange zu suchen. So spät. Oder über meinen Mund. Wie war das? Du hast mit dem Strohhalm meine Lippen berührt. Und mit deinem Knie mein Knie. Und dann sagtest du... Hattest du auch? Nein. Dann sag ich dir jetzt, dass ich es schätzen würde, wenn du keine Geschichten machtest. Lass uns noch weitergehen. Lange gehen. Es ist bald morgen, mein Kind. Was tust du denn sonst um diese Zeit? Schlafen. Aber am Wochenende, wenn es ein Tanzfest gibt, bleibe ich auch so lange auf. Und Arthur küsst mich zur guten Nacht, oder Mark, oder Truman. Hast du Truman nicht gesehen? Er war damals mit mir und ist sehr, sehr nett. Du musst mich jetzt auch zur guten Nacht küssen. Es ist etwas für Truman oder Mark. Du musst natürlich nicht. Sag es niemand. Was willst du denn hier, in diesem fürchterlichen Haus? Sei vernünftig. München? Haben Sie noch ein Zimmer frei? Nur noch hier unten.

alle meine Wüsten sandfarben darauf und weiß die Tundren und eine noch unbetretene Zone. Aber auch eine neue grüne Zeichnung ist da, die besagt, dass der Kältesee in meinem Herzen zum Abfließen kommt. Endlich! Endlich! Und ich möchte ein Buch haben, aus dem ich erfahre, was in dir vorkommt. Klima, Vegetation und Fauna, die Erreger deiner Krankheiten und ihre stummen, verbissenen Gegner in deinem Blut und die Lebewesen, die allerkleinsten, die ich mir herüberhole mit meinen Küssen. Ich möchte einmal sehen, was jetzt ist. Abends, wenn dein Körper illuminiert ist und warm und aufgeregt ein Fest begehen möchte. Und ich sehe schon durchsichtige Früchte und Edelsteine, Cornelian und Rubin, leuchtende Minerale, in eine Feerie verwandelt, die Blutbahnen. Sehen, schauen, alle Schichten bloßgelegt. Die Decken feinen Fleisches, weiße, seidige Häute, die deine Gelenke umhüllen, die entspannten Muskeln, schön polierte Knochen und den Lack auf den bloßen Hüftkugeln, das rauchige Licht in deiner Brust und den kühnen Schwung dieser Rippen. Alles sehen, alles schauen. Könnte ich mehr tun, mich aufreißen für dich und in deinen Besitz übergehen, mit jeder Faser und wie es sein soll. Mit Haut und mit Haar. Und hören, das Ohr an dich legen, weil es nie still ist in dir und eine auf- und absinkende Windwoge in deiner Lunge gibt. Das Geräusch von einem Kolben, der niederfällt in deiner Herzkammer. Einen ängstlichen Laut, wenn du schluckst, und Geister knacken in deinen Gliedern. Horch mich aus, denn ich kann keine Geheimnisse vor dir haben. Aber werde ich hinter alle kommen? Oh, es wird mich Eifersucht heimsuchen und nicht freigeben, ehe ich die okkulten Farben innen kenne und die geheimen Gänge durch Zellkammern, das ausgeschüttete Salz im Gewebe, Larven und Lampione darin, Mosaikböden mit den Darstellungen versunkener Mythen, Schwammwerk und Mark, die ganze verschwenderische Anlage, die du bist und die ohne Ruhm vergehen soll. Vergehe ich schon und vergehe ich nicht wegen dir. Da ist wenig Zeit auf der Welt. Denn wenn alles entdeckt und verformt ist, wird die Lasur deiner geschmeidigen Augen und die blonde Haarsteppe auf deiner Haut von mir noch nicht begriffen sein. Wenn alles gewusst, geschaffen und wieder zerstört sein wird, werde ich noch verführt werden im Labyrinth deiner Blicke. Und es wird mich das Schluchzen, das deinen Atemweg heraufkommt, bestürzen wie nichts sonst. So wenig Zeit. Viel zu wenig Zeit. Und darum will ich dein Skelett noch als Skelett umarmen und diese Kette um dein Gebein klären hören wie am Nimmermehrtag und dein verwestes Herz und die Handvoll Staub, die du später sein wirst, in deinen zerfallenen Mund nehmen und ersticken daran und das Nichts, das du sein wirst, durchwalten mit meiner Nichtigkeit. Bei dir sein möchte ich bis ans Ende aller Tage und auf den Grund dieses Abgrundes kommen, in den ich stürze mit dir. Ich möchte ein Ende mit dir. Ein Ende und eine Revolte gegen das Ende der Liebe in jedem Augenblick und bis zum Ende. Mein Ende! Sag es zu Ende! Es ist eine Niedertracht von Anfang an und keine Blasphemie wird ihr Ausmaß erreichen. Was müssen wir uns vorhalten lassen mit Liebe, dieser Flammenschrift und auslöschen sehen, wenn wir näher gekommen sind? Wer hat geschrien, dass Gott tot ist oder gestürzt in die Donnerhallen oder dass es sie nicht gibt? Ist da nicht zu wenig verklagt in der wenigen Zeit? Reißen wir unsere Herzen aus wie ein Nichts und um mit dieser jämmerlichen Klage die Leere zu füllen? Und stirbst du dafür? Oh nein, lieb mich, damit ich nicht schlafen und aufhören muss, dich zu lieben. Lieb mich, damit ein Einsehen ist. Denn warum sollte ich dich nicht festhalten, dich foltern und in dir verzweifeln können an allem? Warum soll ich mir noch vorhalten lassen, wie lang und wie oft ich dich zu halten habe, obwohl ich es immer will und dich für immer will? Ich will dich jetzt nicht verlassen, betrügen in Traumwelten und mich betrügen lassen in Schlafwelten. Ich will, was noch niemals war. Kein Ende. Und zurückbleiben wird ein Bett, an dessen einem Ende die Eisberge sich stoßen und an dessen unterem Rand jemand Feuer legt. Und zu beiden Seiten, nicht Engel, aber Dolden aus Tropen, Papageienhohn und dürre Geflechte aus Hungerland. Schlaf nicht ein! Ich bitte dich! Ich werde nicht mehr schlafen.

Antworten Sie jetzt. Schweigen. Bis zuletzt? Schweigen. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.